Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 29. Oktober 1798. Wenn ich dir sage, dass ich in 9 Wochen die 2 noch übrigen Wallensteinschen Schauspiele auf die Bühne zu bringen habe, so wirst du Nachsicht mit meiner Saumseligkeit im Schreiben haben. In der Tat habe ich absolut keinen Begriff davon, wie ich in diesem Zeitraum fertig werden soll, da außer einigen Bogen, die ganz neu zu machen sind, jede Szene in diesen 10 Akten zu retuschieren ist. Aber gerade diese Notwendigkeit, das Ganze in einem kurzen Zeitraum schnell durch den Kopf zu treiben, wird ihm guttun und auf das Total einen glücklichen Einfluss haben. Das Vorspiel ist nun in Weimar gegeben. Die Schauspieler sind freilich mittelmäßig genug, aber sie taten, was sie konnten, und man musste zufrieden sein. Die Neuerung mit den gereimten Versen fiel nicht auf. Die Schauspieler sprachen die Verse mit vieler Freiheit und das Publikum ergötzte sich. Übrigens ist es ergangen, wie wir erwarteten. Die große Masse staunte und gaffte das neue dramatische Monstrum an. Einzelne wurden wunderbar ergriffen. Du kannst, wenn die Allgemeine Zeitung von Posselt in Dresden zu haben ist, das Nähere über diese Wallensteinschen Repräsentationen in Weimar gedruckt lesen, denn Goethe hat sich den Spaß gemacht, diese Relationen selbst zu machen, dass er sie böttiger aus den Zähnen reiße. Kannst du aber die Zeitung nicht bekommen, so will ich dir sie schicken. Es freut mich, dass der Almanach euch Vergnügen gemacht hat und dass die Balladen Glück machen, ist mir besonders lieb. Glaube nicht, dass ich diese Gattung so leger traktiere. Sie wird mir leicht, weil ich darüber klar bin, und in keiner, möcht ich sagen, bin ich mir der freien Kunsttätigkeit so deutlich bewusst. Auch wirst du finden, wenn du diese 2 Balladen kritisch untersuchen willst, dass ich sie mit ganzer Besonnenheit gedacht und organisiert habe. Das Bürgerlied, weiß ich wohl, kann nicht allgemein interessieren, aber das liegt mehr am trockenen Stoff als an den mythischen Maschinen. Diese sind vielmehr das einzige Lebendige darin, denn der Teufel mache etwas Poetisches aus dem unpoetischsten aller Stoffe. Für das Beste im Almanach halte ich aber, und Goethe auch, den Prolog zum Wallenstein. Er hat auch in Weimar sowohl beim Lesen als beim Rezitieren selbst viel Sensation gemacht. Wir freuen uns auf deinen kritischen Brief über den Almanach. Sieh, dass du ihn bald schickst. Goethe ist auch recht begierig danach. Den dramatischen Prolog sollst du erhalten, sobald er ins Reine geschrieben ist. S. Schreib mir auch im nächsten Briefe, wie du künftig zu titulieren bist.